Grüß euch Gott. Ob ihr es glaubt oder nicht, in unserer heutigen Geschichte tauchen plötzlich zwei Kobolde auf. Spannend, nicht wahr? Aber wie immer schön der Reihe nach. Der Meister Eder entdeckte beim Aufräumen eines Tages ein schönes Stück Lindenholz. Nicht ein Brett, sondern ein dickes Stück, so richtig, um was daraus zu schnitzen. Er drehte es in der Hand hin und her und erinnerte sich. Jäckerl, das hab ich mir mal hergetan, weil ich ihren Kopf von einem Barockengel schnitzen wollte. Schön, Stiegelholz. Schneid sie wie Butter. Die Schnitzmesser müssen die eigentlich auch noch wo haben. Mei, wie lang hab ich schon nicht mehr geschnitzt. Man kommt ja zu gar nichts. Wirklich zu gar nichts. Und damit legte er das Holz auf die Seite. Da lag es nun. Und je öfter Meister Eders Blick darauf fiel, desto mehr bekam er Lust, wieder einmal ein Schnitzmesser in die Hand zu nehmen. Nach Feierabend war es soweit. Der Meister Eder suchte das Werkzeug zusammen, schliff die Messer, soweit sie es nötig hatten, und saß versonnen vor dem Stück Holz. Plötzlich rief er. Pumuckl! Ja? Jetzt weiß ich, was ich mache. Komm mal her. Ich weiß auch, was ich mache. So, was denn? Ich komme nicht her. Ich dichte. Ah, das trifft sie ja prima. Wenn du dichtest, na holz die Stadt. Und nachher kann ich deinen Kopf schnitzen. Was willst du mit meinem Kopf? In Holz schnitzen. Was? In Holz schnitzen? Ja. Mein Kopf geht überhaupt in kein Holz hinein. Okay, ich will nicht deinen Kopf da rein schnitzen, sondern ich schnitzen aus dem Holz raus. Mal rein, mal raus und das alles mit meinem Kopf. Nein. Mein Kopf bleibt auf meinem Hals und mein Hals bleibt auf meinem Bauch. Ja, und mein freilich. Bauch bleibt auf meinen Beinen und meine Beine bleiben auf dem Boden und mein Boden bleibt... Also was du dir vorstellst, ich will da gar nichts weiter als dich sozusagen porträtieren, verstehst? Porträtieren? Ja, porträtieren. Porträtieren. Das ist schon ein ganz schreckliches Wort. Poltre. Und dann auch noch Tieren. Red kein Schmarrn. Würde ich mich noch lassen, aber schau, du hast mich da einmal gemalt. Erinnerst dich? Ganz gelb hast du mein Gesicht gemalt. Ja. Und ganz grün hast du die Putzfrau gemalt. Ja. Sowas nennt man Porträtieren. Und ich mal die nicht, sondern ich schnitz die in Holz. Das heißt, dein Kopf mach ich in Holz. Tust du rein, Porträtieren. Ja, und dann habe ich aber doch dann plötzlich zwei Köpfe. Also meinen eigenen und den tolprätierten. Das ist doch praktisch. Der eine kann unsichtbar werden und der andere bleibt allerweil sichtbar. Was? Ein immer sichtbarer Pumuckelkopf? Ja. Und deshalb muss ich erst nachdenken, ob das gut ist, ob ich das überhaupt will. Das ist die Frage. Geh zu, das tut dir doch nichts. Ja, vielleicht will ich mich selbst gar nicht immer und immer sehen. Weißt du, wenn ich da bin, bin ich ja dann gleich zweimal da. Und wenn ich weg bin, dann bin ich ja immer noch da. Ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Holzkopf anschaue. Uiuiuiui. Und wenn du mich ungeschnitzt anschaust, dann freust du dich nicht. Aber natürlich, über den geschnitzten Pumuckl freue ich mich nur, wenn du weg bist. Nein, wenn ich weg bin, dann sollst du dich nicht freuen, sondern dann sollst du traurig sein und dann sollst du mich suchen und dann sollst du immer rufen, Pumuckl, mein lieber Pumuckl, ach komm doch wieder. Hattest du ja trotzdem. Und so. Ein Holzkopf konnte ich doch nicht ersetzen, Pumuckl. Überhaupt nicht. Kein bisserl. Und wenn du mich mal schimpfst, dann darfst du den Holzkopf einfach schimpfen. Ah, das sehen wir nachher schon. Ja. Zuerst muss ich es überhaupt fertig bringen, dass er dir ähnlich wird. Das ist ja nicht gewiss, ob ich das kann. Mhm. Ja, weißt du, da müsstest du dich heute halt ein bisschen ruhig halten. Doch, geh her, setz dich einmal da in die Schaukel rein. So, dass das Licht ein bisschen auf dein Gesicht fällt. Kannst ja was dichten dabei. Dann, mit dem Licht auf dem Gesicht gelingt mir durchaus kein Gedicht. Doch, ein Gedicht übers Licht, das rennt sie ja schon. Ja. So, jetzt pass einmal auf. Was ist denn? Ja, du darfst meinen Holzkopf nicht so hauen. Ja, nein. Zuerst muss einmal das Gröbste weg. Ja, jetzt bin ich aber auch schon lange ruhig gesessen. Jetzt will ich wieder unruhig sitzen oder unruhig stehen. Oder ich hüpfe jetzt einfach unruhig. Pumuckl, noch ein bisschen heute ruhig. Also bleib doch da so sitzen. Komm, pass auf, mach ein Gedichterl, dann fällt dir Sitzen nicht so schwer. Ja, aber ich kann doch nicht einfach so, also ohne... Ohne Grund kann ich doch nicht einfach ein Gedicht machen. Warum nicht? Ein echter Dichter dichtet nur, wenn er gern dichtet. Oder wenn ihm halt gerade ein Gedicht einfällt. Nein, Gedicht, nein, wenn ihr noch nichts einfällt, glauben wir's. Das glaube ich nicht, Du, das sind unechte Dichter. Außerdem hast du einen Grund für ein Gedicht. Da, pass auf. Da, den Schokolade, den kriegst du nachher dafür. Also, jetzt auch. Naja, also wenn du meinst. Ja, ich meine. Nachher krieg ich Schokolade. Nein, ich krieg sie gleich. Denn es juckt in meiner Wade. Ja, das stimmt. Und voll Hunger ist mein Beich. Also, das ist kein gutes Gedicht. Wieso? Man kann nicht Beich reimen, wenn's Bauch heißt. Doch, das kann man. Wenn vor lauter Hunger der Bauch bleich ist, dann ist er kein Bauch, sondern ein Beich. Na, das ist nicht gut. Dann sagt man, ich habe Beichweh auch. Ja, Freilich, das ist doch kein Mensch. Was du da machst, ist nämlich auch nicht gut. Du, warum? Du schnitzt ja lauter Ecken statt einen runden Kopf. Das ist ja ein Raueckkopf. Ja, ein der wird dummer. Schon noch. Und links und rechts machst du wohl Hörner hin. Riesenhörner. Na, da kommen deine großen Ohren hin. Dazu brauche ich viel Holz. Nein, dazu brauchst du gar kein Holz, weil ich gar keine großen Ohren habe. Ich habe überhaupt keine Ohren, wenn ich meine roten Haare da tue. Mei, so viel Haar hast du gar nicht, dass nicht alleweil nur deine Ohren rausschauen. Die kann man immer sehen. Nein, die kann man nimmer sehen. Ich tue was anderes über meine Ohren. Jawohl, ich hole ein Handtuch oder ein... Was? Ich weiß nicht, ich tue einen Hut über meine Ohren. So, jawohl. So, und jetzt kein Ohr und kein Auge und keine Nase mehr. Geh zu, Pumuckl, tu den Hut wieder runter. Ich mach da schon keine so großen Ohren. Da kommt ja noch viel Holz weg davon. Komm wieder her und häng den Hut an den Nagel. Nein, das ist sehr gemütlich, den Hut. Da kann man sogar besonders schön duften. Im Hut ist's gut, der Hut, der Mut. Drum tut man gut, ruht man im Hut. Das ist ein gutes Gedicht mit keinem bisschen einem falschen Reim drin. Also, dann bleiben von mir aus drin in dein Hut. Dein Kasperlkopf kriege ich auch ohne die hin. Der Pumuckl blieb noch eine ganze Weile unter dem Hut. Da der ihm aber bis auf die Schultern herunterging, konnte er nichts sehen und so auch nicht herumhüpfen. Und da kam er nach einiger Zeit wieder zum Vorschein. Der Meister Eder arbeitete mit Feuereifer an dem Holzkopf. Und je länger er arbeitete, desto vergnügter wurde er, denn er sah, dass ihm das Porträt wirklich vorzüglich gelingen würde. Da konnte der Pumuckl protestieren, wie er wollte. Es wurde ein liebenswerter, lustiger Kopf mit großen Ohren. Der Meister Eder hätte fast vergessen, dass er auch noch Schreinerarbeiten zu machen hatte, wäre nicht die Werkstatttür aufgegangen und die Frau Hörmann hereingekommen. Jäckerl, bin ich jetzt erschrocken. Ah, mein Sie sind's, Frau Hermann. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Ihnen. Ist der Schrank fertig? Nein, noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz dazugekommen. Sie wissen schon, wie es so ist, nicht? Es kommt allerweil wieder was dazwischen. Ui, was machst du denn da? Da hab ich bloß was ausprobiert. Ja, wissen Sie, ich schnitze ein bisschen in meiner Freizeit. Mei, ist das ja ein origineller Kopf. Gell? Und wie pfiffig der schaut. Man meint fast, man sieht ihn zwinkern. Finden Sie? Ja, wissen Sie, das Pfiffige, das ist nämlich das Wichtigste dran. Mei, man muss ihn richtig gern haben mit seinen Fledermaus. Um Himmels Willen, sagen Sie das nicht. Wird jetzt das nachher eine Marionettenpuppe oder wo kommt das hin? Mei, ja. Am liebsten möchte einer den Kopf abkaufen. Eine Marionetten? Sie, das ist gar keine schlechte Idee. Wenn ich da nur einen Körper hinmache und das Ganze hängt an Fäden, dann könnte man richtig um den Anhub verlassen. Also wir echt. Ja, Gewand müssen Sie ihm nachher schon auch noch anziehen. Ja, freilich. Bloß wissen Sie, im Schneiden, da bin ich kein Meister. Wenn es ums Nähen geht, da habe ich 5 Damen. Ja, also da kann ich einer helfen. Ja. Ich nähe leidenschaftlich gern. Wissen Sie was? Ja. Ich ziehe einer an. Ach, das war fein. Wie einen rechten Lauser mit ein paar Flicken auf der Hose ja. Und einem klar karierten Hemd. Aha. Da habe ich noch ein paar Stoffresteln daheim. So. Den riecht man schon zusammen, Herr Eder. Ja, das ist wirklich nett von einer. Ach, das machen wir. Aber zuerst mache ich ihr Kastel fertig, gell? Ich bringe sie einer morgen abends vorbei. Das ist nett. Und vielleicht kann ich einer nachher auch noch schon die Maße für dem sein Gewand sagen. Also das mit der Marionetten, das war eine gute Idee von einer. Mei, wenn ich mir vorstelle, wie nachher die zwei da herin umeinander hupfen. Welche zwei? Na ja, der Puh. Ich meine, die Puppen und ich, ne? Aber Sie müssen doch nicht deswegen gleich mithupfen. Ah, Man weiß nie, was man alles muss, wenn man plötzlich eine Marionetten im Haus hat. Als die Frau Hörmann gegangen war, wollte natürlich der Pumuckl genau wissen, was eine Marionette ist und wieso die hüpfen kann. Und was er da hörte, stimmte ihn sehr misstrauisch. Das ist ja dumm, wenn das alles an einem Faden hängt. Der Kopf und der Fuß und der Arm und der Bauch, das sieht sich ja ganz abscheulich aus. Ach wo, die Fäden sieht man fast gar nicht. Man meint, die Puppen bewegt sie von allein. Ich meine aber das dann eben nicht. Brauchst ja auch nicht. Ich bring alle Fäden durcheinander, jawohl, alle Fäden bring jetzt ich durcheinander. Jetzt möchte ich bloß wissen, warum du die gerade so sträubst gegen den Pumuckl Nummer 2. Weil es keine zwei Pumuckl gibt und weil immer sichtbar sein ganz bestimmt eine ganz, ganz große Koboldsschande ist. Ja, dann ist halt das da halt kein Pumuckl, sondern ein Pumuckl. Und es ist kein Kobold, sondern eine Marionette. Eine Mario gar nicht nette. Jetzt wart's ab, bis fertig ist, dann wirst du schon sehen, wie nett der wird. Also gut, wir werden sehen, was es wird. Der Meister Eder schnitzte und bastelte bis in die späte Nacht hinein. Und er hatte, ganz im Gegensatz zum Pumuckl, an dem entstehenden Puwackel einen Heidenspaß. Am nächsten Tag machte er das Kästchen für die Frau Hörmann fertig und lieferte es ab. Und noch etwas lieferte er ab. Dem Puwackel. Und nun hättet ihr die beiden Erwachsenen sehen sollen. Sie freuten sich wie die Kinder, und die Frau Hörmann nähte auf der Stelle, nach Meister Eders Angaben, ein Puwackelgewand. Und dann konnte die Vorstellung losgehen. Da die Frau Hörmann nicht wusste, dass es einen Pumuckl gibt, konnte sie sich totlachen über das, was der Meister Eder dem Puwackel alles in den Mund legte. Mach nichts und zwick und biege ich. Ich bin der Pumuckl, ein Nachfahre der Klappautermänner. Wer bist du? Der Pumuckl, ein Bruder des Pumuckl. Sie scheinen keine Ahnung zu haben, was es alles gibt auf dieser Welt. Ja, haben denn Sie keinen Kobold? Ich, Gottlob, nein. Wie bitte? Gottlob, haben Sie gesagt. Das ist ja, da sträubt sich mir ja jedes Haar einzeln. Und ich habe immerhin 13, 20 Haar mehr als der Meister Eder. Unter uns, dieser Meister Eder ist ein Kindskopf. Aber sagen Sie es nicht weiter. Ja, ja. Es wurde spät, bis der Meister Eder nach Hause kam. Aber der Pumuckl war noch wach. Da stellte der Schreinermeister die Puwackel-Marionette auf den Boden und ließ sie sich verneigen und sagen. Oh, Pumuckl, du bist noch wach? Da kann ich dich ja noch begrüßen und mich vorstellen. Ich bin der Pumuckl. Nein, du bist gar nichts. Hör auf, dich zu bewegen. Aber Pumuckl, du wirst dich doch nicht vor der Puppen fürchten. Ich mag Puppen nicht, nein, die glotzen alle so dumm. Aber der da doch nicht. Der schaut doch dir ähnlich und wir. Ich will so nicht ausschauen. Aber das ist doch lieb. Frau Hörmann hätte die Puppen am liebsten selber behalten. Ja, dann hättest du sie ihr auch geben sollen. Für immer hättest du sie ihr geben sollen. Aber Pumuckl, ich verstehe dich nicht. Du hast dir doch allweil jemand zum Spulen gewünscht. Jetzt hast du doch den Puwackel. Ich will aber keinen Puwackel. Schau doch her, wie sich der gut bewegen kann. Richtige Schritte kann er machen. Schau her. Da. Darf ich zu dir kommen? Ich möchte dich begrüßen. Nein, das darfst du nicht. Und in mein Bett darfst du auch nicht. Nein, du bist ein ganz hässlicher, dummer Puwackel. Also was? Da warnt ja der Puwackel gleich. Das soll er doch weinen. Ja, wein doch noch mehr weinen. Komm. Na, jetzt warnt er nicht weiter. Jetzt nimm ihn auf den Arm und tröste ihn, jawohl. Ja, du bist mein lieber Puwackel, mein ganz, ganz braver Puwackel. Ein ganz dummer, hässlicher Holzkopf ist er. Eine Koboldschande ist er. Der kann überhaupt nichts. Schau nur, wie dumm seine Arme herunterhängen. Okay. Die kann man ihm ja ausreißen, wenn man will. Das wirst du schön bleiben lassen, gell? Da wird nichts ausgerissen. Wenn man will. Meinst du, ich mach mir eine solche Arbeit, nur damit du deine Bosheit dran auslassen ja, kannst? Ja, das meine ich. Da hat man dann Spaß und man glaubt, man macht ihre Freude und dann bist du bloß recht streitsüchtig und kreislich. Ich gehe jetzt ins Bett und nimm meinen Puwackel mit. Und du kannst da herunter in der Werkstatt dein Grand ausschlafen. Gute Nacht, sag ich. Gute Nacht. Geh nur mit deinem Wackelkopf, Puwackel. So soll ich ausschauen. Kann ich ja nur lachen. Und außerdem darf er nicht Puwackel heißen, sondern nur Wackel. Das Puh gehört mir. Wickelwackel darf er heißen zum Beispiel. Oder Fadenwickelwackel, aber nicht Puh. Gib Acht, dass ihr euch nicht in den vielen Fäden verwickelt. Sonst muss ich alles abschneiden, ab. Ha, ha, ha. Ui. abschneiden. Das ist natürlich eine Idee. Wenn ich dem Puh, dem Wackel ohne Puh, wenn ich dem einfach alle Fäden abschneide, dann kann er sich nicht bewegen und dann kann Meister Eder nicht mehr mit ihm spielen und dann kann er wieder nur noch mit mir spielen und nur noch mich auf den Arm nehmen und trösten. Und ich muss sehr bald ganz fest getröstet werden. Ja, ganz bestimmt. Und schon hüpfte der Pumuckl durch das nächtlich dunkle Haus, um eine Schere zu suchen. Er fand natürlich auch eine. Der Meister Eder hatte die Marionette an einem Garderobenhaken in dem kleinen Vorraum zu seiner Wohnung aufgehängt. Und weil gerade Vollmond war und dessen Strahlen auf die Puppe fielen, hing sie wie etwas gespenstisch Lebendiges in dem bleichen Licht. Der Pumuckl bekam richtig Herzklopfen, als er den Puhwackel anschaute. Da... Da bist du ja, du scheußlicher Wackel. So sehe ich überhaupt nicht aus wie du. Und Fäden habe ich auch keine. Wohl, und du kannst dich ja auch gar kein bisschen von allein bewegen. Bei dir muss man ja immer an einem Faden ziehen, damit du mit dem Kopf wackelst. Soll ich mal? Da muss ich bloß oben auf den Kleiderhaken hüpfen, an dem du mit deinen dummen Fäden hängst. Und wenn ich dann alle Fäden durcheinander ziehe, dann machst du lauter dumme Fäden durcheinander Bewegung. Und dann bist du nämlich ein Zappelgespenst, so. Ich habe überhaupt kein bisschen Angst vor dir. Kein bisschen. Aber du musst Angst vor mir haben. Schau mal, was ich da habe. Eine Schere. Und weißt du, was Scheren machen? Fäden abschneiden. Und was tue ich jetzt? Fäden abschneiden! Einer ist schon ab. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und so, da liegst du jetzt auf dem Boden und siehst aus wie eine tote Katze. Tote Katzen sind was ganz Scheußliches. Das will ich gar nicht mehr sehen. Nein, nein, gar nicht mehr. Das will ich nie mehr sehen. Nie mehr will ich das sehen. Dem Pumuckl war es nach dieser Heldentat nicht recht wohl zumut. Er verkroch sich in sein Bett und zog die Bettdecke ganz über den Kopf. Aber das nützte nichts. Er sah vor sich immer noch den Puhwackel wie tot auf dem Boden liegen. Und plötzlich dachte er an das Gesicht von Meister Eder morgen früh und fühlte sich ganz elend. Der Meister Eder aber hatte die Puppe mit den abgeschnittenen Fäden morgens gleich entdeckt. Bei Tageslicht aber sehen Marionetten auf dem Boden ebenso wenig unheimlich aus wie abgeschnittene Fäden. Er packte den Puhwackel bei einem seiner Holzuhren, hob ihn auf und brummte. Jetzt hat der Pumuckl pfeilgerad die Fäden abgeschnitten. Eigentlich hätte man das denken können. War nicht richtig, dass ich die Puppen hab reden und sie bewegen lassen gestern Nacht. Hat sie richtig gefürcht, der Pumuckl. Bei Tag wär's wahrscheinlich was anderes gewesen als abends bei dem künstlichen Licht. Was mache ich denn jetzt? An der Puppen selber? Da hat er nichts kaputt gemacht. Na ja, die Fäden sind schnell wieder geknüpft. Okay, ich sag gar nichts. Abwarten. Und der Meister Eder nahm die Marionette und legte sie oben auf den Kleiderkasten und ging hinunter in die Werkstatt. Der Pumuckl hatte geschwind seine Bettdecke wieder über die Ohren gezogen, als er Meister Eders Schritte hörte. Er tat so, als würde er tief schlafen. Guten Morgen, Pumuckl. Was ist? Magst du eine Tasse Kakao? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ob's denn Kakao magst? Oh, Kakao ist was sehr Gutes mit viel Zucker, aber was aber? Aber vielleicht habe ich gar keinen so großen Hunger. Ja, ist er denn nicht gut? Doch. Der Puhwackel, der wird doch nicht unsichtbar, oder? Na, der bleibt sichtbar. Dann möchte ich eigentlich jetzt gerne unsichtbar sein und der sichtbare Pumuckl, der kann dann von mir aus meinen Kakao haben. Ja, wie das? Ich denk... Ja, du kannst ihn ja dann auch schimpfen. Ne? Ja, warum soll ihn denn schimpfen? Weil er alle seine Fäden abgeschnitten hat. Was? Und weil er sich jetzt nicht mehr bewegen kann und weil er auf dem Boden liegt. Ach ja, deswegen müssen die ihn eigentlich schimpfen. Ja, unbedingt. Den Geschimpfkerl, der freche Kerl hat die gestern Abend erschreckt, gell? wenn er sich nur bewegen kann. Nachher müssten wir ihn alle zwei schimpfen. Aber so geht das ja nicht. Er ist hin und ich habe ihn hinterst auf den Schrank aufgelegt. Ganz, ganz weit hinten? Ganz weit. Und du schimpfst kein bisschen? Wen? Den Puhwackel? Nein, den Puhmuckel. Na, den schimpf ich nicht. Aber ich hab doch mit der Schere... Ich weiß. Aber ich hab mir einen Spaß auf deine Kosten gemacht. Und das war auch nicht richtig. Ja, wenn du auch eine Freude an dem Puhwackel gehabt hättest und mir zwei, du und ich, ein Pfunds Gaudi mit ihm gemacht hätten, du hättest ihn tanzen lassen und ich hätten tanzen lassen. Aber so... Aber so lassen wir ihn einfach auf dem Schrank, ohne Pfunds Gaudi. Ja. Bitte nicht seufzen. Also, das werde ich da wohl noch dürfen, wenn was kaputt ist, was mir einen Spaß gemacht hat. Ja. Ja? Und warum seufzt denn du? Weil ich das auch darf, wenn was kaputt ist, was dir Spaß gemacht hat. Und dann seufzte der Pumuckl noch einmal. Aber das war eine Stunde später. Der Meister Eder war weggegangen, um ein paar Besorgungen zu machen. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dachte nach. Komisch, der Puhwackel auf dem Schrank tat ihm leid. Und der Meister Eder auch. Und überhaupt. Und da musste er tief seufzen. Es ist keine Pfundsgaudi, wenn der Puhwackel, der Wackel meine ich, ohne Puh, auf dem Schrank liegt. Es ist viel Pfundsgaudigerer, wenn er tanzt. Ist aber doch schon tot, wie mausetote Katze. Mag Katzen, mag ich gar nicht. Und Puhwackels mag ich ja auch bloß, wenn... Ja. Muss mal schnell nachschauen. Hey, du! Du, magst du Gaudi machen? Lass dich doch mal anschauen, ja? Du siehst ja überhaupt gar nicht traurig aus. Nur deine Ohren, die sind ja eine sehr traurige Sache. Die sind ja viel zu groß. Wackel mal mit dem Kopf. So. Ja. Sehr komisch, wenn ich dich mit dem Kopf wackeln lasse. Wackel mal ein Ja. Ja, und jetzt wackel mal ein Nein. Jetzt Fuß hoch. Jetzt anderen Fuß hoch. Hoppla, du hast eine Hand verloren. So, müsst du wieder hinmachen. So. Und jetzt den Arm. Und jetzt den Arm runter. Es ist eigentlich schade, dass das nicht alles ganz gleichzeitig geht. Das geht nur, wenn Fäden... Sag mal, du dummer Wackel, soll ich die Fäden wieder ganz machen? Und dann, ich bin nämlich ein sehr großer Fädenganzmacher, weißt du? Ja, ja, wir haben hier nämlich eine Schreinerei und da gibt es Leim und mit Leim kann man alles leimen, auch Fäden. Schau nicht so schlau, ich bin viel schlauer als du, merk dir das? So, und jetzt kommst du mal mit in die Werkstatt und da wirst du staunen, wie fein ich dich wieder mache. Aber von dem Schrank hier musst du natürlich jetzt selber runter, weißt du? Du bist nämlich viel zu schwer für mich, verstehst du? Ich gebe dir jetzt einen tüchtigen Schwups und wups. Drunten ist der Wackel und ich bin jetzt so auch drunten. So, ui, ui, und ein Ohr ist auch noch ab. Das Wackelohr, kannst du denn nicht auf deine Ohren Acht geben? Ich wollte dich doch wieder ganz machen und jetzt machst du dich selber kaputt. Jawohl, du, weil du nicht vom Schrank hüpfen kannst. Ohne Ohr siehst du gar nicht mehr schön aus. Mit Ohr warst du fast ein Puhwackel, aber ohne, da bist du eigentlich wieder nur ein Wackel. Und Meister Eder wird jetzt ganz bestimmt mich schimpfen und nicht dich. Und dabei wollte ich doch alles wieder gut machen. Armer Puhwackel ohne Ohr. Armer Puhmuckel mit Ohr. Aber halt. Wir haben ja Leim. Dicken, pappigen Leim. Schnell, Puhwackel, bevor der Meister Eder kommt, leimen wir alles wird geleimt. Ah, alles in Leimtunken. So, und dieses Ende und dieses Ende so. Und jetzt das Ohr auch ein bisschen mit Leim beschmieren, so. Und jetzt zusammenpappen. So, na komm, nicht an mich hinpappen, du dummer Faden. An den Puwackel musst du pappen. So, gehst jetzt nicht gleich weg von mir, du Faden. Nein, nicht ans Ohr. So, und das Ohr auch nicht an den Finger machen. Nein, das tut man nicht. So, nicht alles ans Verkehrte, bitte. Das klebt jetzt alles an mir und nichts klebt an dem Puwackel. Überall die Fäden. Nein, nein, nein. Nein, Hilfe! Hilfe! Pumuckl. Ich klebe! Pumuckl! Ja, Pumuckl, was ist denn? Ja, wie schaust alles, denn du aus? Alles verwickelt, verklebewickelt, Faden verklebewickelt ja. Und ja, das Ohr ist auch voller Fäden und ist der Kopf ohne Ohr und ich wollte doch alles so gut. Ja, jetzt komm mal her, lass dir mal auswickeln aus den Fäden alle. Da möchte man meinen, du bist in ein Spinnennetz reingeraten. Warum sind denn die Fäden alle voller Leim? Ja, weil ich sie doch zusammenpappen wollte, damit der Puwackel wieder tanzen kann. Aber Pumuckl, Fäden kann man doch nicht leimen. Die muss man schon neu knüpfen. Ja, und das Ohr, das muss man auch neu knüpfen. Nein, das leimen wir wieder an. Aber vielleicht sollten wir das Ohr weglassen und Sandri auch noch wegschlagen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, ich denke gerade, die Ohren gefallen dir nicht. Gefallen dir meine Ohren? Ja, und wir? Dann gefallen mir auch die Puwackelohren. Auch und wir. Na also, dann machen wir wieder ganz. Ja, und machen einen Tanz. Der Puwackel und der Eder Franz. Ui, das ist aber ein wirklich gutes Gedicht. Der Meister Eder richtete den Puwackel wieder so her, dass man den Schaden gar nicht mehr sehen konnte. Und dann kam auch der Augenblick, auf den sich nicht nur der Meister Eder, sondern auch der Pumuckl freute. Die große Vorstellung vom Puwackel. Einen ganzen Nachmittag lang spielten die zwei. Und es war gut, dass es ein Samstagnachmittag war, an dem die Werkstatt geschlossen war. Und wie die Geschichte weitergeht, das hört ihr dann das nächste Mal. Bis dahin. Auf Wiederhören!